und er leitete von 2000 bis 2005 das Institut für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv. Von 2006 bis 2007 war er Gastprofessor am Institut für jüdisch-christliche Forschung, IJCF, der Universität Luzern. Das Buch von Herrn Moshe Zuckermann heißt »Der allgegenwärtige Antisemit oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit«. Erschienen im Westend Verlag Frankfurt am Main. Das Buch kostet 20 Euro und hat 256 Seiten. Ich zitiere. Einsichten. Nicht alle Juden sind Zionisten, nicht alle Zionisten sind Israelis, nicht alle Israelis sind Juden. Judentum, Zionismus und Israel sind voneinander zu unterscheidende Kategorien. Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik sind voneinander zu unterscheidende Kategorien. Man kann antisemitisch sein, ohne antizionistisch oder israelkritisch zu sein. Man kann antizionistisch sein, ohne antisemitisch oder israelfeindlich zu sein. Man kann israelkritisch sein, ohne antizionistisch oder antisemitisch zu sein. Man kann solidarisch mit Juden sein, ohne zionistisch und pro-israelisch zu sein. Man kann zionistisch und zugleich auch israelkritisch sein. Man kann zugleich antisemitisch, antizionistisch und israelkritisch sein, das ist aber nicht zwingend so. Wer Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, ist ideologisch missgeleitet. Wer als jüdischer Israeli Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, ist von der staatsoffiziellen israelischen Propaganda geprägt. Wer als jüdischer Israeli Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, ist kollektiv narzisstisch gekränkt. Wer als jüdischer Israeli Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, begreift sein Judentum nationalistisch, den Zionismus als sein Judentum. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, ist von der staatsoffiziellen israelischen Propaganda geprägt. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, ist kollektiv narzisstisch gekränkt. Er weiß sich als Angehöriger des Täterlandes mit Schuld befrachtet. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, empfindet sein Deutschsein als eine Last, eine Schuld, die er wieder gut zu machen zu sollen meint. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet, mithin sein Deutschsein als eine Last empfindet, eine Schuld, die er wieder gut zu machen zu sollen meint, ist deutschbefindlich pathologisch. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet und deutsche Israelkritiker des Antisemitismus zeigt, bedient sich des Antisemitismusvorwurfs als Mittel der pathologisch geprägten Selbstsetzung und Selbstvergewisserung. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet und jüdische, mithin israelisch-jüdische Israelkritiker des Antisemitismus zeigt, hat sein Problem mit dem besudelten Juden als solchen, als Juden. Wer als Deutscher Israelkritik zwangsläufig für antisemitisch erachtet und jüdische, mithin israelisch-jüdische Israelkritiker des Antisemitismus zeigt, hat ein Problem mit dem Juden als solchen, dass er nicht anders als durch Besudelung des Juden in den Griff zu kriegen weiß. Er ist von einem unbewussten antisemitischen Ressentiment angetrieben. Generell, wer als Deutscher, dem Juden seit Auschwitz tabu sind, gerade Juden des Antisemitismus bezichtigt, ist selber ein latenter Antisemit. Nicht immer latent. Alle Sätze stammen von Herrn Moshe Zuckermann aus seinem Buch »Der allgegenwärtige Antisemit oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit«. Historische Schaltkreise 11. Tanzt den Ethno-Tango. Vierter Teil. Demokratie. Thank you. Stein am Stein, mau ich dich ein, Stein. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 93. Teil. Rudolf Michel Michaelis mit der Centuria Erich Mühsam vor Huesca. Erstes Kapitel. No pasarán. Pasaremos. Os habla Buenaventura Burruti. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo se han reducido al ejército en Barcelona. Se disponen a marchar sobre Zaragoza. España, Frühjahr 1937. In einem Zug, irgendwo zwischen Barcelona und Zaragoza. In den Abteilen des Zuges ist unsere Kolumna Ascaso mit Sack und Pack zusammengepfercht. Ein bunter Haufen schlecht bewaffneter Männer, die singend und begeistert einer von meuternden Generalen befehligten Armee entgegenfahren, deren militärische Schlagkraft sie noch nicht kennen. Wir sind nach der Durruti-Kolonne die zweite gewerkschaftliche Milizeinheit der CNT, die drauf und dran ist, Aragonien von den Faschisten zu säubern. Dieses 1000 streitbarer Milizsoldaten führt in seinen Reihen eine italienische Sektion in Hundertschaftsstärke mit sich, der die beiden italienischen Anarchisten Camillo Berneri und Luigi Bertoni vorstehen. Unsere Erich-Mühsam-Gruppe ist dagegen nur ein Häuflein von 30 aufrechten deutschen Anarcho-Syndikalisten, die erst im Verlauf des Kampfes vor Huesca zu einer beachtlichen Centuria-Hundertschaft anwachsen soll. Unter einer schwarz-roten Fahne bestickt mit den Namenslettern unseres unvergesslichen, im KZ Oranienburg von den Nazis bestialisch ermordeten Kameraden, Erich Mühsam, werden wir in Aragonien unseren Mann stehen. Noch bevor wir dort den ersten Schuss abgefeuert haben, fallen wir wenigen schon durch unsere relativ gute militärische Ausrüstung auf. Ein schweres MG, Typ Maxim, mit ausreichender Munition für jeden Stahlhelm, Spaten und Tornister, Karabiner mit Patronengurt, etliche mit Pistolen, zur Verfügung aller sogar ein Binokel 10x50. Alles Beutestücke aus dem Straßenkampf der Barcelonaer Julitage 1936, abgerungen der dortigen Auslandsorganisation der NSDAP. Bei solchem Einsatz hatte sich unsere Kampfmoral bewährt. Nunmehr sollten wir bis zu den Toren der aragonesischen Provinzhauptstadt Huesca auf eine weitere harte Probe gestellt werden, die nicht mehr von der Taktik des Straßenkampfes, sondern dem militärstrategischen Charakter eines revolutionären Bürgerkrieges diktiert wird. Nicht jeder von uns ist der spanischen Sprache so mächtig, um sich mit den Kameraden der Ascaso-Kolonne verständlich zu machen. Zudem ist Katalan die Muttersprache der meisten. Aber wir verstehen, dass unser solidarischer Einsatz von allen geschätzt wird. Nach kurzer Zeit gelingt es sogar den Milizsoldaten, Erich Mühsams Namen fast akzentfrei auszusprechen. Wir berichten unseren Ascaso-Leuten von dessen Leben und Sterben, von Mühsams Teilnahme an der gescheiterten Münchner Räterepublik, von seiner Einkerkerung im Zuchthaus, vom revolutionären Elan seiner Poesie, von seiner Heiterkeit und Zuversicht, bis ihn die fattierten KZ-Mörder 1934 umbrachten. Da ich mich des Refrains seiner Räte-Marseillaise noch erinnere, deklamiere ich in freier Übersetzung, doch zuerst auf Deutsch. Auf, Völker, in den Kampf! Zeigt euch der Brüder wert! Die Freiheit ist das Feldgeschrei, die Räte sind das Schwert. Pueblos a la lucha, viva la libertad, con solidaridad gigante, la CNT delante. Das findet Anklang. In unserem Abteil des Zuges wird Mühsams Refrain zum Kampfruf, der im Sprechchor unzählige Male wiederholt wird. Natürlich bleiben die Milizsoldaten uns nichts schuldig. Sie bringen uns das Leben dieses Aragoniers nahe, dessen Namen unsere gewerkschaftliche Widerstandsmiliz führt, Francisco Ascaso, Militanter der CNT und Aragonier von Geburt. Wie die meisten Männer Aragoniens von anspruchsloser Lebensart, unabhängig, freiheitsliebend, trotzig, verbissen und zäh. In Ascaso nimmt das Rebellentum gegenüber dem feudalistischen Herrentum und der herrschenden Bourgeoisie proletarische Gestalt an. Im Verlauf unseres Gedankenaustausches ist keiner von uns Ausländern auf den Gedanken gekommen, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der Ascaso-Leute des Lesens und Schreibens unkundig ist. Dennoch, in ganz Spanien wird man nie Menschen treffen, bei denen die Dummheit so offen zutage tritt wie anderswo. Ein jeder kennt sich in der Tagespolitik aus und hat einen Begriff von Wirken und Werken seiner Denker und Dichter und sei es nur vom Hörensagen. Mehr noch, in jedem schlummert ein Philosoph und Poet. Vor allem hat jeder Spanier ein inniges Verhältnis zum Sprichwortschatz seines Volkes. Auch wenn er zu den Analphabeten zählt, hat er sozusagen mit der Muttermilch die unzähligen Refranes in sich einverleibt. Köstlicher Humor, scharfe Skepsis, leidenschaftlicher Lebenswille, rebellische Kühnheit und Volksverbundenheit sprechen aus ihnen. Nicht ohne Grund ist der Keimträger solcher Sprichwortweisheit Don Quixotes Gefolgsmann, der wunderbar einfältige Sancho Panza, den Cervantes als wandelnden Sack von Refranes bezeichnet. Entsteht eine Gesprächslücke, wird sie sofort vom Sprichwort überbrückt. El viento y el varón no es bueno en Aragón. Der aufrechte Mann und der Wind in Aragonien gefürchtet sind. Und schon folgt ein nächstes, das den Gesprächsstoff nicht versiegen lässt. Aragonés, no esclavo es, en la lucha vale tres. Im Kampf gegen Tyrannei kämpft der Aragonier für drei. In der Tat, Francisco Ascaso ist bis zu seinem Tod ein von der herrschenden Klasse gefürchteter, als auch ein vom Arbeiter und Bauern geachteter Streiter für Gerechtigkeit und Freiheit gewesen. Bereits mit seinem 18. Lebensjahr steht er vor der Justiz in Zaragoza, angeklagt, den Chefredakteur des Lokalanzeigers Heraldo de Aragon mit Kugeln durchsiebt zu haben. An die Polizei hatte dieser 7 Soldaten verraten, die während eines kurzfristigen Aufstands gemeinsam mit den Militanten der CNT die Zeitungsdruckerei besetzt hielten. Alle 7 wurden kurzerhand standrechtlich erschossen. Francisco Ascaso sollte der 8. sein, aber das Beweismaterial gegen ihn reichte nicht aus. In Anbetracht eines Generalstreiks, der auch seine Freilassung zum Ziel hatte, wagte die Justiz nicht, ihn zu verurteilen. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes begrüßte ihn eine begeisterte Volksmenge mit dem Kampfrufe »Es lebe die Anarchie!« Später wird Francisco Ascaso ein weiteres Attentat angelastet, das gegen den Kardinalerzbischof von Zaragoza, Soldevilla. Dieser Repräsentant der Kirche und Verteidiger einer ungerechten Eigentumsordnung ist zugleich der Inspirator vieler Verfolgungen der besten Militanten der CNT, die von den Kugeln der Pistoleros, gedungener Revolverhelden, auf offener Straße ermordet werden. Durch Flucht aus dem Gefängnis, gemeinsam mit noch anderen Kameraden, entzieht sich Francisco Ascaso der Folter und den Fängen der Klassenjustiz. Nunmehr ist sein Name mit der seines Gesinnungsgenossen und besten Freundes Durruti in aller Munde. Beide werden zu Vorbildnaturen des spanischen Anarchismus. Beim Sturm auf die Kaserne Atarazanas im Hafenviertel zu Barcelona am Tage des 20. Juli 1936 beendet sein Leben eine Geschossgabe des Feindes. Zwei Kameraden der Gruppe DAS, deutsche Anarcho-Syndikalisten, kämpfen im gleichen Augenblick unweit des getöteten Francisco Ascaso gegen die aufständischen Militärs. Beide nehmen am Feldzug der Kolumna teil, die den nun schon fast legendären Namen dieses Mannes trägt. Der eine, Willi Winkelmann, ist der militärische Leiter, der andere, Michel, Rudolf Michaelis, der politische Delegierte der Erich-Mühsam-Gruppe. Una esperanza inmensa está atravesando ahora la tierra nuestra. Eine unendliche Hoffnung überflutet zurzeit unser Land, spricht José, ein junger Student aus Toledo. Er gleicht aufs Haar dem Fahnenträger in der Hauptgruppe des Greco'schen Bildes, die Legende des heiligen Mauritius. Bis auf unsere Tage, sagt er, ist Spanien dabei, zwei Menschentypen hervorzubringen, den Ethiker und den Militanten, beide Tatmenschen. Der eine, Verkünder einer neuen Gesellschaftsordnung auf der Grundlage der Freiheit und Gerechtigkeit unter Achtung der Menschenwürde. Der andere, Aufwiegler, dem das Glück der Menschheit zur Herzenssache und zum Lebensinhalt wird. Francisco Ascaso vereinte in sich beide Naturen. Dem gab es kaum noch etwas hinzuzufügen. Da inzwischen die Nacht über uns hereingebrochen ist, wird's still im Zug. Der fortwährende Rhythmus ratternder Räder verlangsamt sich, wenn sich die Eisenbahnschlange auf eine Geländeerhebung hinaufschiebt. Sobald sie aber bergabwärts rollt, wird er rascher und federnder. Von der Müdigkeit übermannt, werden wir hin und her geschüttelt. Plötzlich, wie vom Donner gerührt, reißt es uns aus dem Schlaf. Detonation folgt auf Detonation. Der Zug bremst scharf und wirft uns alle durcheinander. Stockdunkel ist's. Keiner weiß, woran noch wo wir sind. Wir alle stürzen aus dem Zuge und streben in alle möglichen Richtungen. Weitere Bomben explodieren. Der Boden zittert unter unseren Füßen. Durch einen Treffer ist die Lok fahruntauglich geworden. Feuerrauch schwelt. Übereifrige oder ängstliche feuern ins Dunkle, einen Überfall vermutend. Wenn es nicht so ernst wäre, möchte man die Szenerie als grotesk empfinden. Erste Tote und Verwundete sind zu beklagen, ohne dass wir Kontakt mit dem Feinde aufgenommen haben. Seine Motoren dröhnen über uns. Im Mondlicht drehen sie einen eleganten Kreis und ziehen ab. Bald stellte sich heraus, wir stehen kurz vor dem Kampfgebiet Tardienta, einem Knotenpunkt der Eisenbahnlinie zwischen Zaragoza und Huesca. Auf der alles beherrschenden Höhe der Kapelle Santa Quiteria halten sich die Faschisten verschanzt. Ihre Artillerie belegt Tardienta mit Granaten. Wir nächtigen in freier Grassteppe, in nächster Nähe der Carlos-Marx-Kolonne, die am Kanal, der vom Morisca-Fluss durch die Sebeta führt, ihre Stellungen ausgebaut hat. Noch vor Anbruch des Tages zieht unsere Ascaso-Kolonne an Tardienta vorbei, ins Niemandsland, Richtung Huesca. Am Nachmittag geraten wir nordöstlich von Tardienta, bei der Einnahme eines Landsitzes mit Gut- und Gesindehäusern, wo sich ein faschistischer Vorposten eingenistet hatte, ins Sperrfeuer ihrer Artillerie, die im Umkreis platziert ist. Mit Ausnahme des militärischen Leiters unserer Erich-Mühsam-Gruppe, der den Ersten Weltkrieg in Frankreich mitmachte, hat keiner der unsrigen je so etwas zuvor erlebt. Granatsplitter, aufgeworfenes Erdreich und Körperteile zerschmetterter Kameraden fliegen über unsere blitzschnell aufgeworfenen Schützenlöcher hinweg. Wie eine Ewigkeit erscheint uns dieser Granathagel, der erbarmungslos auf uns niederprasselt. Wir erleben, wie sehr uns die Armee der putschenden Generäle an Material sowie auch militärtechnisch überlegen ist. Eine Sache ist's, im Straßenkampf seinen Mann zu stehen, eine andere, in offener Feldschlacht zu kämpfen. Unser Feind verfügt über Flugzeuge, Geschütze und ausgebildete Militärs. Wir haben nur Mut und Gewehre. Dennoch befreien wir im Laufe der folgenden Tage eine Ortschaft nach der anderen auf unserem opferreichen Vormarsch auf Huesca, bis wir nahe dieser Provinzhauptstadt an der Mauer eines Friedhofs zu stehen kommen. Ein unheimlicher Anblick lässt uns das Blut in den Adern erstarren. Längs der Mauer, im regelmäßigen Abstand von etwa einem Meter, liegen die verbrannten Überreste 18 von Feindeshand füsilierter, in ebenso vielen erloschenen Benzinlachen. Die Einschüsse deuten unzweifelhaft darauf hin, hier wurden aufrechte Antifaschisten von Mörderhand erschossen und unkenntlich gemacht. Unwillkürlich taucht vor meinen Augen das Bildwerk des bedeutenden aragonesischen Malers aus dem vorigen Jahrhundert auf. Die Erschießung der Madrider Aufständischen am 3. Mai 1808. Ergreifend hat Francisco Goya die grauenvolle Hinrichtung seiner Landsleute durch die französischen Invasoren festgehalten. In Spaniens Hauptstadt als auch in seiner aragonesischen Heimat erlebte er die Glut des damaligen Geschehens, wie wir die Mauer der Erschossenen vor Augen in diesem alles aufwühlenden Bürgerkrieg erleben müssen, wie nach dem Willen putschender Generäle aragonesische Widerstandskämpfer von ihren eigenen Landsleuten brudermörderisch umgebracht werden. Ergriffen und bewegt erweisen wir den Überresten der 18 aufrechten Aragonier die letzte Ehre auf dem Friedhof vor den Toren Huescas. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 93. Teil, 1. Kapitel. Literaturhinweis und biografische Angaben zum Autor. Rudolf Michel Michaelis wurde 1907 in Leipzig geboren. Er war Restaurator der Staatlichen Museen Berlin. Von Mai bis Dezember 1933 kam er in Nazihaft. Er emigrierte nach Barcelona. Er war dort Angestellter des Archäologischen Museums und Mitglied der Gruppe DAS, Deutsche Anarcho-Syndikalisten. Von August bis September 1936 war er Politdelegierter der Centuria Erich Mühsam der Colonna Ascaso, dann bis April 1937 der Gruppo Internacional der Colonna Durruti. Im Mai 1937 wurde Michaelis verhaftet, nach seiner Freilassung Angehöriger der 26. Division. 1939 gelang ihm die Flucht nach Frankreich. Später kehrte er nach Spanien zurück, wurde festgenommen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Zeit zwischen 1939 und 1944 verbrachte er im Gefängnis Cárcel Modelo in Barcelona, bis 1946 in Madrid. Im Dezember 1946 kehrte er dann nach Deutschland zurück. Und zwar in die SBZ, in die DDR. Er wurde Mitglied der SED. 1951 gab es einen Parteiausschluss gegen ihn. Er war Grundschullehrer in Berlin. Rudolf Michel Michaelis starb 1990 in Berlin. Der Text mit der Centuria Erich Mühsam vor Huesca von 1936 stammt aus dem Buch Mit der Centuria Erich Mühsam vor Huesca, Erinnerungen eines Spanienkämpfers anlässlich des 100. Geburtstags Erich Mühsams. Erschienen im Oppo Verlag Berlin 1995. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Herbstnachmittag in einer großen Stadt, in Barcelona. Guten Tag, Werner. Guten Morgen sagen wir es nicht mehr. Guten Tag. Wie geht's? Und dann sagen wir Grüß Gott. Grüß Gott allerseits. Grüß Gott allerseits. Ja, also so. Geregnet hat es heute Nacht, ne? Und ja. Ordentlich. Aber jetzt ist wieder eitel Sonnenschein auf der Straße. Man hört überdurchschnittlich viel Deutsch jetzt im Moment. Was ist denn los? Herbstferien. Ja, Kartoffelferien. Oder sind die Deutschen wieder eingefallen irgendwo? Herbstferien, Kartoffelferien und, ich würde sagen, eine große Anzahl von Billigfliegern, die wieder landen. Ryanair hat ja seinen Streik beendet. Das heißt, die kommen alle her und torkeln hier durch die Innenstadt und verstopfen die Straßen und die Hauseingänge. Zu Zeiten, wo diese deutschen Anarcho-Syndikalisten hier waren, die sind ja nicht eingefallen. Eingefallen sind die Deutschen von der anderen Seite damals in Spanien. Aber im Vergleich zu heute, wo ist der Unterschied? Die haben sich offenbar damals noch andere Sorgen gemacht als die deutschen Invasoren heute. Ne? Heute, die haben dann so Probleme wie, kaufe ich das bei Amazon oder lasse ich mir das von jemand anders anliefern und so. Aber gut, dann man weiß ja, wie die Geschichte dann ausging. Ne? Also weder das anarchistische Paradies ist dann ausgebrochen, sondern hat erstmal der Franco 40 Jahre lang seine Diktatur gehabt. Die Republik war tot. Dann hat er alles festgezurrt, bevor er gestorben ist. Und todo atado y bien atado. Und hat dann die Monarchie installiert. Und die haben wir bis heute. Und so geht's halt immer weiter. Also ich finde, jetzt wäre es dann langsam mal wieder Zeit für eine andere Gesellschaft. Eine kommunistische im besten Sinne. Also eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Ein Schritt wurde ja gemacht. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Die Monarchie ist antiquiert und sollte abgeschafft werden. Andererseits gibt es da verschiedene Lesarten von diesem ganzen Phänomen. Einmal würde ich sagen, ja, der Monarch ist wie der Präsident. Er repräsentiert den Staat und nicht die Regierung. Und jedes Land hat so etwas. Dänemark ist eine Monarchie, Belgien, Holland, Norwegen. Es gibt eigentlich mehr Monarchien in Europa, wenn man genau hinguckt, fast als Demokratien und also als Republiken. Andererseits gab es letzte Woche im Parlament de Catalunya, das fast inaktiv ist, das nur ab und zu mal tagt, um den Separatismus-Kram, sagen wir mal, wieder rauszuholen, hat aber dieses Parlament etwas beschlossen, wo sich die Regierung in Spanien heftig gegen wehrt und was sie als verfassungsfeindlich betrachtet hat. Das war ein Antrag zur Abschaffung der Monarchie in Spanien. Und da haben die Comuns, also die Partei von Ada Colau, hat da zusammen mit den Separatistenparteien gegen die Monarchie gestimmt. Und das hat man der sehr übel genommen von rechter Seite und von konstitutionalistischer Seite. Wie kann die Colau mit diesen fiesen Separatisten da gemeinsame Sache machen, um unseren tollen König abzuschaffen? Der repräsentiert uns doch so schön. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, diese Debatte, die war ja sehr zäh, die wurde ja sehr polemisch geführt. Im Moment ist ja alles sehr hasserfüllt, was hier in den Parlamenten gesagt und erklärt wird. Die Rechte hat ja wieder, sagen wir mal, die Jagdsaison wieder freigegeben. Es ist wie damals, als Zapatero Regierungspräsident war, da gab es dieses Klima der Crispación. Das heißt, dieses Klima des Geschreis und des Aufgeregtseins. Die schreien wegen allem und wegen den kleinsten Dingen, versuchen die, einen Zirkus zu veranstalten, um die Regierung nicht in Ruhe arbeiten zu lassen. Ja, also ich an der Stelle von Colau oder in Extension auch Podemos, also ich würde da mich nicht groß drüber aufregen, weil das machen die ja immer. Es ist egal, ob die A sagen oder B sagen oder Z oder gar nichts sagen, die werden sowieso immer beschimpft als alles Mögliche, als Antisystema, in diesem Fall als Separatisten, auch wenn sie es nicht sind, ist völlig egal. Ja, also dieser Shitstorm, der ist schon seit langem ausgebrochen. Es war ja auch der Nationalfeiertag am 12., das heißt vor wenigen Tagen. Und da gab es allerlei, worüber wir gleich im Barcelona-Blog auch noch berichten werden. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, dass die Rechten in Madrid immer und bei jeder Gelegenheit einen nicht rechten Ministerpräsidenten beschimpfen. Pedro Sánchez schritt da die Militärparade ab und wurde beschimpft als Okupa, als Besetzer. Das heißt, die rechte Theorie ist so, jemand, der in der Regierung im Moncloa-Palast sitzt und nicht aus ihren eigenen rechten, neofrankistischen, postfrankistischen Reihen kommt, der ist automatisch ein Okkupa, also ein illegaler Besetzer dieses Amtes. Das ist ungefähr der geistige Horizont dieser Leute. Ja, formal sagen die natürlich auch, nicht nur so blöd sind sie ja nicht, dass sie sagen, weil das keiner von uns ist, ist es ein Besetzer, ein Okkupa, sondern weil er nicht durch allgemeine Parlamentswahlen ans Amt gekommen ist, sondern über ein Misstrauensvotum. Ja. Misstrauensvotum gibt es in allen sogenannten westlichen Demokratien. Das ist ein völlig normaler demokratischer Prozess, wenn man so will, ja. Aber mit solchen Feinheiten geben die sich natürlich nicht ab. Ja. Außerdem scheinen die vergessen zu haben, dass eine Partei durch ein Verfassungsgericht als korrupt gebrandmarkt wurde und diese Partei ist praktisch als korrupte Gesamtpartei mit einer doppelten Buchführung, mit dem Kauf von Abgeordneten, ist praktisch entlarvt und gerichtsnotorisch festgehalten als korrupt. Es ging um diese Sache, über die jetzt niemand mehr spricht, warum die aus dem Amt gejagt wurden. Das ist eben auch ein Punkt, den die Leute offenbar gerne und schnell wieder vergessen. Aber vielleicht noch eine Nachricht. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht gleich am Anfang der Woche so runterreißen. Einfach zwischendurch mal eine positive Nachricht. Ja? Die Herzogin Meghan von Sussex und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind. Echt wahr, du. Also das hat der Kensington-Palast mitgeteilt, ja, und im Frühjahr ist es dann soweit. Happy Birthday. Auch wir von Niemandsland freuen uns natürlich mit den glücklichen Eltern, nicht wahr? Das war der Autounfall von Lady Di, den haben wir nochmal nachgestellt hier im Studio. Und wir grüßen also die Monarchie. Und die Geheimdienste, die dann, wenn das Mädchen nicht mehr pariert, einen Autounfall inszenieren. Wir hatten ja letzte Woche einen Bericht abgegeben über die weltweite Lage der organisierten Päderastenmafia, einer kriminellen weltweiten Organisation, die über die katholische Kirche ein dichtes Netz an Kinderschänderkultur installiert hat. Und aus diesem Hintergrund und mit dem Kirchenrecht, das das weltliche Recht zum Teil bricht, die Welt praktisch als Kinderschänder beherrscht und gleichzeitig aber immer wieder gegen die Abtreibung schimpft. Man könnte fast vermuten, die wollen, dass die Frauen ihre Kinder nicht abtreiben, damit sie sie nachher schänden können. Ich kann hier einen amerikanischen Comedy-Mann zitieren, George Carlin, der lebt leider nicht mehr, der hatte mal gesagt, "And why the hell are they against abortion? Because they want to fuck them. Once they are born, they want to fuck them." Wenn sie einmal geboren sind, wollen die Priester sie vögeln. Das klingt sehr drastisch und sehr böse, aber da steckt eine verdammt beschissene, stinkende und aktuelle Wahrheit hinter, oder? Na, vielleicht wollen sie das gar nicht, sie müssen das. Naja, die Schweine. Nee, also gut, ich meine, das ist jetzt natürlich so alles ein bisschen hart formuliert und ich will jetzt die katholische Kirche nicht in Schutz nehmen, weil es ist ja völlig klar, dass das nicht nur bei denen passiert, sondern auch in der protestantischen Kirche, auch in bei der islamischen Welt, überall. Und in der eigenen Familie auch, auch wenn sie konfessionslos ist, passiert es auch. Aber gut, wir leben nun mal in dieser westlichen Welt und wer uns hier das Leben schwer macht, ist eben die katholische Kirche. Deshalb finde ich es schon richtig, wenn wir da besonderes Augenmerk drauflegen. Also wie du gesagt hast, es werden laufend immer mehr Fälle bekannt, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt, wo eben Kirchenmänner sexuellen Missbrauch begehen an minderjährigen Jungen und Mädchen. Ne? Und also das geht vom kleinen Dorfpfarrer bis zu den höchsten Würdenträgern, Bischöfen, Kardinale und so. Jetzt konkret, wie sieht's hier aus in Spanien? Wie viele Kirchenleute wurden verurteilt in den letzten 30 Jahren? 33. Nur 33. Ja, man stellt sich das mal vor, wo das Tausende sind von Fällen, die inzwischen bekannt geworden sind. Und es geht natürlich so, die Opfer, die gehen dann erstmal zum Beichtvater, wenn er der das nicht selber war, der die angefasst hat. Und dann vielleicht auch zu einem anderen oder zu einer anderen Instanz in der Kirche. Und was passiert dann da? Also mein Sohn, meine Tochter, das Beste, was du in so einem Fall machen kannst, ist, vergiss es. Du musst es einfach vergessen. Ja. Nun, einige lassen sich damit dann nicht abfertigen und gehen dann tatsächlich zur Polizei, aber dort passiert das Gleiche. Ne? Die haben natürlich auch kein Interesse, dass es einen Skandal gibt, auch nochmal das Gleiche. Und Richter, was für Richter sind das? Auch katholische Richter, die sich nicht verderben wollen mit der Kirche. Ne? Und aber trotzdem hat es immerhin in 30 Jahren 33 Fälle gegeben, wo sich einmal die Opfer haben nicht abwimmeln lassen, beziehungsweise die Richter nicht mitgespielt haben und die tatsächlich verurteilt haben. Jetzt, wie sieht's innerhalb der Kirche aus? Also verwaltungsmäßig teilt sich die katholische Kirche territorial in Diözesen auf oder Bistümer, und in ganz Spanien gibt's 70 von diesen Diözesen. Und jede davon hat einen Erzbischof oder einen Bischof als obersten Vorsitzenden von was? Von der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Und der Vorteil ist natürlich, die werden, wenn sie überhaupt ein Urteil in Anführungszeichen aussprechen, in einem konkreten Fall, dann wird der Sexualtäter im Priestergewand entweder zeitlang ein halbes Jahr oder so suspendiert oder eben versetzt. Aber natürlich keine Gefängnisstrafe, wie das im staatlichen Strafrecht der Fall ist. Und jetzt seit dieser neue Papst da, dieser Francisco, der hat also tatsächlich dann, das war wirklich eine Revolution, im Jahr 2010 einen Appell losgelassen, also die gesamte katholische Kirche möge doch bitte dieses Problem der Päderastie in Griff zu kriegen. Und jetzt die Frage, wie viele von diesen Diözesen hier haben dann Missbrauchsfälle bei der Staatsanwaltschaft angezeigt? 2. Ganze 2 in 8 Jahren. Und die haben also intern sogenanntes Protokoll, wie zu verfahren ist, wenn es Probleme gibt. Also Probleme wie zum Beispiel der Priester ist Alkoholiker oder eben Fälle von sexueller Missbrauch. Und nur 3 von diesen 70 Diözesen sehen überhaupt den Fall vor, die Sache dann bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Ja? Und das, wo es seit 3 Jahren Gesetz gibt, wo das Pflicht ist, sowas anzuzeigen. Ja? Also gut, die Schlussfolgerung ist, der gute Papst Francisco, hin oder her, die Politik ist weiterhin die gleiche. Ne? Herunterspielen, vertuschen, unter den Teppich kehren. Und hier ist die Kirche eben total vergleichbar mit einer anderen Säule der Macht in unserer Gesellschaft, mit den politischen Parteien. Die gleiche Reaktion auch, wenn die Korruptionsfälle haben in der eigenen Partei. Alles sind nur Gerüchte, falsche Anschuldigungen, Diffamierung, keine Beweise. Die Zeugen sind nicht glaubwürdig, verjährt, schon zu lange her, Unschuldsvermutung. Und eben die ganze Litanei, die gleiche Kacke. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM, 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen. Sie sind zwar manchmal schön, aber wenn ihr Einfluss zu groß wird, können sie auf die Nerven gehen. Sie können sogar schrecklich sein und Menschen manipulieren. Und manche fühlen sich berufen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Nietzsche, Hensley, Merkel, Genie, Gewalt, Verstand. Zu viele Pfarrerskinder sind nicht gut für unser Land. Immer diese Religionen. Sie sollen mich verschonen mit ihren Wahnsystemen und ihren selbstgemachten Problemen. Wer einen Gott mehr als Menschen liebt, ist sündiger als jede Bank. Wer den Wert eines Menschen am Glauben misst, ist, glaube ich, psychisch krank. Immer diese Religionen, wie sie den Frieden stören, mit ihrem Fanatismus, ich kann das Wort Islam schon nicht mehr hören. Und all die alten Männer, ob Juden, Moslems, Christen, tun so, als ob sie mehr vom Leben als die Frauen wüssten. Immer diese Religionen, mit ihren trennenden Tendenzen, die Engel mit ihren Flügeln und die Teufel mit ihren Schwänzen. Immer diese Religionen, sie geben den Gläubigen Halt, sie versprechen ihnen den Himmel, aber oft gibt's nur Gewalt. Immer diese Religionen, sie sind so antiquiert. Wie kommt es, dass ein großer Teil der Menschheit das nicht spürt? Weil wir uns etwas Großes wünschen, das uns beschützt und liebt. Weil wir nicht begreifen, dass wir da sind, weil es andere Menschen gibt. Weil jeder wertvoll sein will und sich oft nicht so fühlt. Weil so manch ein Global Player mit dem Wert des Menschen spielt. Wir sollten es keinem Gott überlassen, den Menschen Wert zu geben. Denn Menschen können so wertvoll sein wie nichts im ganzen Leben. Immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen, immer diese Religionen. Das war Herr Fanny van Dannen, der hat übrigens ein neues Album rausgebracht, ganz frisch hier auf dem Tisch. Aus diesem Album hört mir gerade das Lied Immer diese Religionen. Später, wenn Zeit ist, noch etwas mehr zu diesem Künstler und zu diesem Album. Doch beginnen wir jetzt mit dem Katastrophenblock, die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Montag, dem 15. Oktober 2018 im Niemandsland. Da ist zuerst einmal eine Meldung zum Thema Überwachung, Videoüberwachung. Es gibt ja jetzt diese Gesichtserkennungsmaschinen und Kameras, die überall installiert sind. Die Partei Die Linke warnt nach der Auswertung eines Pilotprojekts am Berliner Bahnhof Südkreuz vor dem Einsatz automatischer Gesichtserkennungssysteme durch die Polizei. Das Projekt zur sogenannten intelligenten Videoüberwachung samt biometrischer Gesichtserkennung sei ein weiterer Ausbau des Überwachungsstaates, sagte die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke am Freitag in Berlin. Mehr Überwachung könne aber keine Antwort auf gesellschaftliche Probleme sein. Das Bundesinnenministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, das Projekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz habe gezeigt, dass Computersysteme eine Trefferquote von mehr als 80% erreichen. Bald wird's wieder falsche Bärte geben, Pausbacken, Attrappen, Clownsnasen, buschige Brezhnev-Augenbrauen, all das wird bald im Angebot sein, wenn die Leute verhindern wollen, dass eine Kamera ihr Gesicht erkennt. Paris. Es gibt ein Manifest für das Recht auf Abtreibung, das wurde in Paris veröffentlicht. Insgesamt 343 Frauen haben ein Manifest für das Recht auf Abtreibung unterzeichnet. My Body, My Rights. Mein Körper, meine Rechte, heißt es in dem Aufruf, der am Freitag in der französischen Zeitschrift L'Obs veröffentlicht wurde. Darin fordern die Frauen ein Recht auf sichere und legale Abtreibung in der gesamten Europäischen Union. Zu den Unterzeichnerinnen gehört auch die deutsche Ärztin Christina Hähnl, die sich juristisch gegen eine Verurteilung wegen illegaler Werbung für Abtreibungen wehrt. Das Urteil gegen Hähnl wurde am Freitag bestätigt. Diese Frau hatte auf einer Seite in Facebook Frauen, andere Frauen, zum Thema Abtreibung beraten und ihnen auch geraten, in welchen Fällen es eventuell notwendig wäre, abzutreiben. Daraus hat die deutsche Justiz ihr einen Strick gedreht und hat sie verurteilt wegen Werbung für Kindestötung und so weiter und so weiter. Wir kennen das Lied. Thema künftige Kriege. Oslo. Die westliche Kriegsallianz NATO drängt Norwegen dazu, zwei Transportflugzeuge zu kaufen, die zum Auftanken von F-36 Kampfjets geeignet sind. Das berichtete die linke Zeitung Klassekampen am Freitag unter Berufung auf entsprechende Dokumente. In den Papieren heißt es, die Maschinen sollten bis spätestens 2029 einsatzbereit sein. Die Aufrüstung würde Schätzungen zufolge 4,4 Milliarden Kronen, das wären ungefähr 450 Millionen Euro, kosten. Die Nachrichten in 100 Sekunden vom heutigen 15. Da gibt es natürlich etwas zu berichten über die Wahlen in Bayern. Die waren gestern und wir hören erst einmal das Wahlergebnis und dann wird Werner uns wahrscheinlich dazu auch noch ein paar Kommentare sagen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Herbe Stimmenverluste für CSU und SPD bei der Landtagswahl in Bayern. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis stürzt die CSU ab auf 37,2%. Die SPD liegt bei nur noch 9,7%. Die Freien Wähler kommen auf 11,6%. Die Grünen steigern sich als zweitstärkste Kraft auf 17,5%. Die FDP schafft den Einzug in den Landtag knapp mit 5,1. Die AfD zieht mit 10,2% erstmals ein. Die Linke erreicht nur 3,2%, andere Parteien bei 5,4%. Reaktionen auf die Wahl in Bayern. Ministerpräsident Söder bezeichnete das Ergebnis als zum Teil schmerzhaft. Die CSU habe aber einen klaren Regierungsauftrag bekommen. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit seiner Partei sprach er sich für ein bürgerliches Bündnis mit den Freien Wählern aus. Heute beraten in München wie in Berlin die Spitzengremien der Parteien über das weitere Vorgehen. Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Wichtigstes Thema ist die Migrationspolitik. Dabei geht es unter anderem um EU-Pläne, Flüchtlingszentren in Nordafrika einzurichten und um die politisch instabile Lage in Libyen. Über das Land kamen bisher viele Flüchtlinge nach Europa. Mindestens 6 Tote bei Unwetter in Südfrankreich. Nach starkem Regen in der Nacht sind in der Gegend um Carcassonne zahlreiche Straßen wegen Überschwemmungen gesperrt. Autos wurden fortgeschwemmt, Schulen blieben geschlossen. Viele Vermisste nach Hurricane Michael in den USA. Bislang wurden in 4 Bundesstaaten 18 Tote registriert. Bergungstrupps sind weiter im Einsatz. Der extrem starke Wirbelsturm war vergangenen Mittwoch im Nordwesten auf die Küste Floridas getroffen. Heute will US-Präsident Trump die Region besuchen. Das Wetter. Heute nach Frühnebelauflösung erneut viel Sonnenschein. Wolkenfelder sind nur vereinzelt unterwegs. Es bleibt überwiegend trocken. Höchstwerte von 19 bis 27 Grad. Ja, das tut weh. Am 15. Oktober 27 Grad und Sonnenschein in Deutschland. Das ist wirklich Klimawandel. Das ist das globale Klima. Das ist jetzt ein ewiger Sommer bald. Werner, die Bayernwahlen, wir haben es gerade gehört. Wir haben es gestern wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe mir gestern Abend im ZDF und auf der Tagesschau die Debatten und die Ergebnisse angesehen und ja, man kann staunen, aber es kam auch wie erwartet, oder? SPD im Keller, ja. CSU verloren. CSU verloren und eben deutlich unter der absoluten Mehrheit von 50% geblieben. Weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, 37 und noch was. Ja. Ja. Haben sie bekommen, das schlechteste Ergebnis seit jemals und für die SPD auch, die SPD noch unter 10%. Ich kann mal ganz kurz die Zahlen nochmal durchsagen, dann kannst du kommentieren. Also die CSU hat 10,4% verloren, ist jetzt bei 37,2. Die Grünen haben 8,9% gewonnen, sind jetzt bei 17,5. Die Freien Wähler haben plus 2,6, sind jetzt bei 11,6. Die AfD von 0 auf 10,2, das ist unglaublich. Die SPD hat 10,9% verloren. Die sind nur noch bei 9,7. Das heißt, die haben ihre schwachen Wählerstimmen halbiert. Die doofe FDP, unsere beschissene Lieblingspartei, ist mit plus 1,8 sogar über die 5%-Hürde gesprungen und ist jetzt im Landtag. 5,1% und andere haben 8,7. Enttäuschend ein bisschen die Linke, die hat nur 3,2% und ist damit nicht im Landtag vertreten. Und so sieht es mittlerweile aus. Naja, ich meine, dass die Linke da nichts zu bestellen hat in Bayern, das ist ja schon seit ewigen Zeiten so. In Bayern hat sich zum letzten Mal was getan, 1918, 1920, aber seither tut sich da gar nichts mehr. Na gut, aber jedenfalls die AfD über 10%, aber doch immer noch leicht unterm Bundesdurchschnitt. Das ja, also kann man nicht so einfach sagen, dass die früheren CSU-Wähler jetzt alle zur AfD gegangen sind. Dazu muss man sagen, die haben ja ein großes rechtes Angebot. Die haben die Freie Wählerschaft, die sind auch sehr rechts. Genau. Und die CSU selber hat einen sehr rechten Kern bzw. Flügel. Und da sind die schon untergebracht. Und natürlich auch, ist ganz offensichtlich, zu den Grünen abgewandert. Jetzt natürlich, was für Grüne sind es, die jahrzehntelang CSU gewählt haben. Gut, aber gut, ist nicht ganz so schlimm wie CSU. Aber doch irgendwie finde ich es erschreckend, dass immer noch mehr als ein Drittel der Leute diese CSU da wählen. Ne? Und was auch eine Konsequenz davon ist, jetzt dieser Söder, der bleibt jetzt Ministerpräsident und wahrscheinlich auch Seehofer weiterhin Innenminister in Berlin und weiterhin CSU-Chef. Also wie auch immer, irgendwie brauchen die jetzt einen Koalitionspartner, diese CSU, und wahrscheinlich werden das diese Freien Wähler sein. Alles deutet in diese Richtung. Die hätten dann, glaube ich, 47% und damit hätten sie die Mehrheit im Bayern-Parlament. Welche Politik die CSU macht, wissen wir seit Jahrzehnten. Die machen eine Politik des großen Geldes, die machen eine neoliberale Politik, die machen eine Politik der sogenannten Heimattreue, was immer das auch sein soll. Die machen eine sehr nationalistisch geprägte Politik auch. Mir san mir, wir sind wir, das ist eine Parole in Bayern. Da sind sie den Katalanisten sehr ähnlich. Die machen eine Politik, eigentlich eine rechte Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsrechte. Damit sind sie sehr nah, auch den Grünen, der SPD sehr nah. Das heißt, eine wirklich linke Wirtschaftspolitik fordert, beklagt und betreibt und will einführen eigentlich nur die Linke und der linke Flügel der SPD. Mehr gibt es da kaum auf dieser Ebene, oder? Naja, so sehe ich das eigentlich auch. Aber gut, immerhin kann man sagen, im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ist dieses, sagen wir mal, ein bisschen angenehmeres Wahlergebnis, wenn man jetzt mal von der Existenz der AfD absieht. Eine andere Frage ist, wie sich das jetzt auswirkt auf die große Koalition in Berlin, CSU als Koalitionspartner. Na gut, unsere Sorge soll das nicht sein, aber die andere gute Nachricht ist eben, dass Bayern, und zwar jetzt der Fußballclub, auch ins Schwanken gerät. Ne? Wo man so ähnlich wie die CSU haben die gedacht, wir regieren jetzt weiter in der Bundesliga, die nächsten Jahrzehnte, so klar ist das offenbar im Moment auch nicht. Ja, aber die haben alle im Moment Schwierigkeiten. Das ist auch dieser Herbst, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, diese sogenannte Herbstphase, Dopingpause wahrscheinlich wird auch da eine Rolle spielen. Insofern denke ich mir, diese großen Clubs auch wie Real Madrid, Barca, Manchester, Bayern, die haben jetzt eine Schwächephase, aber die werden wieder vollkommen. Das werden wir noch erleben. Das ist zumindest meine Meinung. Was uns sehr viel Sorgen macht hier, nicht nur hier im Niemandsland und hier in Barcelona, sondern es geht eigentlich um unseren Planeten, ist dieser verdammte Sommer im Herbst. Wie konnte es dazu kommen, dass es jetzt nur noch zwei Jahreszeiten gibt? Hören wir eine kleine Reportage zum Sommer im Herbst und dann gibt es weitere politische Meldungen. Es könnte das Jahr der Hitzerekorde werden. Nach dem Turbosommer bringt jetzt auch der Herbst die Deutschen noch zum Schwitzen. Am Wochenende stiegen die Temperaturen örtlich auf rekordverdächtige 28 Grad. Da herrschte fast wie im Hochsommer reger Betrieb an Stränden, in Freibädern, Cafés und Eisdielen. Sonnenbrille statt Regenschirm. Das Sommerwetter geht in die Verlängerung mitten im Oktober. Bis zu 28 Grad und Sonnenschein lockten am Wochenende im ganzen Land viele ins Freie. So wie hier in Hamburg genossen die Besucher die ungewöhnliche Wärme an der Alster. Super ist das. So kann es jetzt bleiben bis Februar und dann wieder richtig Sommer. Ja, man fühlt sich, als wenn man in Italien wohnen würde, ne? Nein, das ist nicht Italien, das sind tatsächlich Bilder aus Norddeutschland, mitten im Herbst. So richtig trennen will sich der Sommer noch nicht. Immer wieder hält er inne, kommt zurück und beschert uns Rekordtemperaturen. Für viele ist es sicherlich ein Grund zur Freude, diese, man kann schon sagen, Verlängerung des Sommers. Aber dieses anhaltend trockene Wetter, und dann sprechen wir ja tatsächlich von Monaten, wo es schon zu trocken war in Deutschland, führt natürlich zu Problemen. Niedrigwasser in den Flüssen und in wenig Wasser auch in den Talsperren. Da sollte es doch auch in Zukunft jetzt doch erstmal regnen. Flächendeckende Niederschläge sind vorerst nicht in Sicht. Rekordtemperaturen wie am Wochenende soll es aber nicht mehr geben. Der Abschied vom Sommergefühl 2018 verzögert sich jedoch noch ein wenig. Super, dann können wir bis in Dezember am Strand liegen und dann kommt wieder der Frühling. So was Blödes. So soll es jetzt sein bis Februar und ab Februar dann wieder richtig Sommer. Ja gut, das ist halt die neue Generation. Auf der einen Seite kann man es verstehen, ja. Auf der anderen Seite, also so daher zu schwätzen, ja, wenn man über 20 Jahre alt ist, ist doch ziemlich heavy, finde ich. Ja, ja, finde ich auch. Erst vor kurzem habe ich gelesen, Prognose, also immer vorausgesetzt, dass das so weitergeht mit der Erderwärmung und CO2-Produktion und so, dass in Brandenburg, im Land Brandenburg, in 30 Jahren es 40% weniger Wasser geben wird. Ja. Aber Palmen. Aber solche Sachen haben die Leute gar nicht präsent, gar nicht im Kopf. Ja. Ist schon ziemlich besorgniserregend. Ja. Ja, die haben Palmen und können dann mit dem Flugzeug statt nach Mallorca fliegen sie halt an den Strand an der Ostsee und machen da ihren Palmenurlaub. So ein Blödsinn. Kommen wir zu den realen Problemen der realen Welt. Strategiekonferenz. Der Senat in Berlin stellte neue Programme zum Kampf gegen die Obdachlosigkeit in der Hauptstadt vor. Das ist mittlerweile ein gewaltiges Problem. Immer mehr Menschen in dieser modernen, vom Neoliberalismus ausgepeitschten Gesellschaft haben keine Wohnung mehr. Berlin ist die Hauptstadt der Wohnungslosen. Bis zu 60.000 Menschen sind betroffen. Viermal so viele wie 2014. Achtung! Die Zahl hat sich seit 2014 vervierfacht. Tendenz steigend. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Tausende leben komplett auf der Straße. Die kommunalen Unterkünfte reichen längst nicht mehr. Auch Wohnungen sind knapp. Die Mieten explodieren. Der Berliner Senat will nun gegen die Verelendung vorgehen. Am Mittwoch stellte Sozialsenatorin Elke Breitenbach von Die Linke neue Vorhaben vor. Eine Obdachlosenstatistik und eine neue Leitstelle sollen erstellt, mehr Beratungsstellen geschaffen werden. Am Montag startete das Programm Housing First. Wenn die das schon Englisch nennen, dann muss man schon aufhorchen. Dann haben die das wahrscheinlich an eine private Firma gegeben. Die macht dann Housing First, also zuerst mal zu Hause wohnen. Housing First als Modellprojekt für 3 Jahre. Das alles ist jedoch kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Housing First, mein Gott, zielt darauf ab, Betroffenen ohne Vorbedingung erst einmal ein Dach über dem Kopf zu beschaffen. Suchterkrankungen oder Schulden sollen keine Rolle mehr spielen. Problem, höchstens 80 Betroffene sollen davon profitieren. Träger sind der Verein Sozialdienst Katholischer Frauen, SKF, und die gemeinnützige GmbH Neue Chance zusammen mit der Berliner Stadtmission. Für 195.000 Euro in diesem rund 580.000 Euro kommendes Jahr sollen sie insgesamt 70 Kleinstwohnungen akquirieren und die Bewohner später betreuen. Problem Nummer 2, die Wohnungen sind noch nicht da. Die Berliner SFK-Bereichsleiterin Elke Irlich erklärte, ihr Verein stehe für Frauensolidarität und suche 30 Wohnungen für obdachlose Frauen. Diese seien dem Leben auf der Straße mit besonderer Härte der Gewalt ausgesetzt und brauchen einen sicheren Schutzraum. Neue Chance, Geschäftsführer Ingo Bullermann ist optimistisch. Housing First ist nicht Housing Only, sagt er. Warum sagt er ist not? Housing First is not Housing Only, er hat also da noch ist nicht reingepackt, sagt er laut dem Senat. Und wir gewährleisten ein intensives, hochflexibles Betreuungsangebot, mit dem wir Vermieter überzeugen können. Convincing Vermieter. Darauf hofft auch Senatorin Breitenbach. Das Wichtigste ist, dass obdachlose Menschen eine Wohnung bekommen und den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden, stellte sie klar. Die Idee habe sich die Stadt von den USA abgeschaut. Na, da haben wir es ja. Von den USA. Housing First. Städte wie Amsterdam, Kopenhagen und Lissabon praktizierten Housing First bereits. Breitenbach lobte, Jobcenter und Sozialämter würden dafür Mieten von bis zu 20% über den Berliner Obergrenzen anerkennen. Damit wirbt sie nun um Unterstützung von Vermietern. Das bedeutet auch, an dem Projekt kann nur teilnehmen, wer Anspruch auf Sozialleistungen hat. EU-Arbeitsmigranten, die einen großen Teil der Obdachlosen stellen, gehören nicht dazu. Das ist ein Problem, zum Beispiel für viele Leute aus Polen, die lungern seit Jahren in London und in Berlin auf der Straße rum, hier in Barcelona auch, und die haben praktisch nichts. Es hapert an weiteren Stellen des Elendsmanagements. Viele Wohnungslose sind krank und wie etwa 55.000 weitere Berliner nicht sozialversichert. Sie scheitern häufig an bürokratischen Regeln. In der Stadtmission am Berliner Hauptbahnhof hat am Dienstag nun eine neue Beratungsstelle eröffnet, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kollat von der SPD informierte. Diese Clearingstelle soll jene unterstützen, die ärztliche Hilfe brauchen, aber keine Versicherungskarte nachweisen können, erläuterte sie. Das Problem hat man hier in Barcelona mittlerweile gelöst, beziehungsweise in Spanien, durch die universelle Gesundheitsgarantie, die die neue Regierung Sánchez wieder allen Menschen, die hier in Spanien sind und leben, garantiert. In Berlin und in Deutschland ist das natürlich nicht so. Geschweige denn, von dem Musterland USA zu reden. Die können da auf der Straße verrecken. In Berlin füllen sich derweil Plätze mit Obdachlosen. Am U-Bahnhof Pankow etwa setzen laut Berliner Morgenpost Gewerbetreibende und Anwohner seit kurzem private Sicherheitsdienste gegen diese Menschen ein. Immer wieder verjagten Ordnungsämter und Polizei rund um den Tiergarten Kampierende. Immer mehr Mütter und Familien mit Kindern werden obdachlos. Seit September 2017 gibt es für sie in Kreuzberg eine Notübernachtungsstelle der Diakonie. Am kommenden Montag will sich Breitenbach zudem mit der Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Sigrid Nikutta, treffen. Nikutta hatte jüngst verkündet, die U-Bahnhöfe in kalten Winternächten nicht mehr für Obdachlose zu öffnen. Wir wollen keine Toten in der U-Bahn, begründete BVG-Sprecher Markus Falkner das Ansinnen mit Verweis auf Starkstrom am Gleis. Tage später lenkte er ein. Man suche eine Lösung zwischen menschenwürdiger Übernachtung und Sicherheitsfragen im U-Bahn-Betrieb. Der Senat will im Winter, wie vor einem Jahr, 1.000 Notschlafplätze bereitstellen. Viel zu wenig für alle Betroffenen. Okay. In ganz Deutschland gibt es immer mehr Wohnungslose. Eine bundesweite Statistik gibt es aber nicht. Vor einem Jahr schätzte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe BAGW, Achtung, ihre Zahl auf 860.000 und ging von einem weiteren Anstieg auf 1,2 Millionen bis Ende 2018 aus. 1,2 Millionen Obdachlose vagabundieren durch Deutschland, meine Damen und Herren, und die wundern sich, warum niemand mehr SPD wählen will. Ja, gut, und die Idioten sagen natürlich, na klar, keine Ausländer mehr reinlassen, dann haben wir keine Obdachlosen mehr. Ja. Und also es ist offensichtlich, woher die Malaise kommt, und das ist eben nur ein Aspekt der ganzen Geschichte. Ne. Die Leute können ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen, die Miete nicht mehr bezahlen und dann eben raus auf die Straße. Ne. Und ja, in Deutschland wie hier auch. Und was ist los? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es anders wird, dass sich diese Tendenz wieder umkehrt oder abschwächt wenigstens? Also, dass die Umverteilung nicht mehr nur und immer schneller von unten nach oben stattfindet, sondern umgekehrt? Gibt es sowas? Ja, es gibt einen Versuch, hier zum Beispiel der neue Haushalt von der Regierung Pedro Sanchez versucht natürlich einen sozialen Haushalt und ein soziales Haushaltsprogramm aufzustellen, das heißt Reiche und Banken stärker besteuern und mehr in Sozialprogramme investieren. Wie sieht das da aus? Ja, wie sieht's da aus? Gute Frage. Das muss natürlich alles finanziert werden, und tatsächlich gibt es schüchterne Versuche, da was zu unternehmen. Zum Glück regieren die Sozialisten nicht alleine, sondern haben noch diese Podemos-Partei an der Seite, die ein bisschen weiter links stehen, und die wollen jetzt also tatsächlich, um diese Maßnahmen zu finanzieren, nicht nur den Banken ein bisschen nahe treten, sondern auch so Sachen wie die Vermögenssteuer angehen, also für Reiche. Ja, das ist ein ganz heikles Thema natürlich. Die Vermögenssteuer, das schwankt so ein bisschen je nach Autonomie, ist zwischen 0,25% und 0,37%. Und das wollen sie jetzt versuchen, diesen Durchschnitt zu erhöhen auf 1%. Aber nur natürlich für Vermögen mit mehr als 10 Millionen Euro, wo noch nicht mal mitgezählt werden die eigene Luxuswohnung, wenn du drin wohnst, und die zwei Autos, die dann eine Familie hat, auch wenn jedes davon 30.000 oder 40.000 Euro kostet, das ist da noch gar nicht mit dabei bei den 10 Millionen. Also den will man jetzt so ganz bisschen die Härte anfassen. Dann Körperschaftssteuer, also da, wo die Firmen ihre Gewinne bezahlen, liegt theoretisch in Europa sozusagen zwischen 25% und 30%. Theoretisch in jedem Land bezahlen sie wesentlich weniger. Also hier in Spanien, weil die immer dann Sachen noch absetzen können, in Spanien zwischen 3,8% und 7,9%. Und die, also die großen Firmen, ja, jetzt die kleinen und mittelständischen Firmen, die werden ein bisschen härter angefasst, die 15%. Gut, dann Einkommensteuer auch, soll auch angehoben werden, aber nur für die besser Verdienten, die also im Jahr zwischen 130.000 und 300.000 verdienen. Die sollen 2% mehr bezahlen müssen. Und wer mehr als 300.000 verdient pro Jahr, der soll sogar, man höre und staune, 4% mehr zahlen müssen. Gut, welche Chancen hat dieser schüchterne Versuch, den Haushalt ein bisschen zu finanzieren? Wie die Rechten reagieren, also Ciudadanos und PP und diese neue faschistische Partei Vox, ist ja klar, die lehnen das natürlich alles ab. Ja. Die haben schon Schaum vorm Mund. Man hat schon die Sprecher dieser Parteien gehört, die reden davon, die nächste Krise wird damit vorprogrammiert, genau. Und was sie alles erzählen. Ja, ja, und da will Hinz und Kunz will dann nur noch von Subventionen leben und nicht mehr arbeiten, und diese bekannten Schwachsinn. Genau wie Sie. Abhängig davon, ob dieser Haushalt dann durchkommt, wird es wieder einmal mehr von den nationalistischen Parteien im Baskenland und hier in Katalonien, ob die dem Haushalt zustimmen oder nicht. Und das ist jetzt so, sagen wir mal, wie die Prueba del Algodón. Dann wird man jetzt sehen, ob sie tatsächlich auch irgendwas Soziales erreichen wollen oder ob es nur um ihren hirnverbrannten Nationalismus geht. Das werden wir jetzt bald sehen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom Montag, dem 15. Oktober 2018. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile 3:30 am Nachmittag. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die erste Meldung behandelt das illegale Referendum von vor einem Jahr. Ein Richter hat die verantwortlichen Stellen der Generalitat de Catalunya aufgefordert, Rechenschaft über verschiedene Ausgabeposten im Haushalt der autonomen Regierung abzulegen. Es geht um die Bezahlung sogenannter internationaler Wahlbeobachter bei dem improvisierten Separatismusreferendum vom 1. Oktober vergangenen Jahres 2017. Es besteht der Verdacht, dass die Ausgaben mit Steuergeldern getätigt und durch gefälschte Rechnungen verbucht wurden. Thema Zwangsräumungen. 17.152 Zwangsräumungen wurden im zweiten Trimester 2018 in Spanien durchgeführt. Das sind 1,7% mehr als im Vorjahr. Leider wieder steigende Tendenz. Davon betroffen sind an erster Stelle Menschen und Familien in Barcelona und Madrid. Wobei die Zahl der wegen Hypothekenverzugs geräumten Menschen leicht abnahm, hingegen die Zahl der durch Mietzahlungsverzug geräumten um 6,1% zunahm. Katalonien ist die Region Spaniens, in der die meisten Zwangsräumungen von Mietern vorgenommen werden, 2589. In Madrid waren es zum Vergleich 1467. Das gab am Montag ein Sprecher der PAH, der heißt Paco Morote, bekannt. PAH ist die Plataforma de Afectados por la Hipoteca, die Plattform der von den Hypotheken Betroffenen. Thema Flüchtlinge. Nur 4,3% der Teilnehmer des vom Rathaus Barcelonas initiierten Programms Nausicaa, das Flüchtlingen helfen soll, haben eine Arbeitsstelle bekommen. 60% der Teilnehmer... Oh, ich musste niesen, meine Damen und Herren, deshalb habe ich hier kurz das Mikro zugeschraubt. Ich habe es wieder geöffnet. Ich spreche weiter. Also, wo waren wir? Bei den Flüchtlingen und den Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 60% der Teilnehmer konnten in Eingliederungs- bzw. Arbeitsbeschaffungsprogramme vermittelt werden. Dies erklärte ein Vertreter von Nausicaa am Montag hier in Barcelona. Thema Sklavenmarkt und Sklavinnenbefreiung in Spanien. Ein Kommando der Nationalpolizei hat am vergangenen Wochenende in Girona 3 bulgarische Sklavinnen von einer Sklavenhalterbande befreien können. Die Frauen wurden zur Haushaltsarbeit, Prostitution und zum Diebstahl gezwungen. Viele Sklavinnen der Sklavenhalterbande wurden für 3.000 Euro zum Teil schon als Halbwüchsige gekauft. Und dann gezwungen, ein Bandenmitglied zu heiraten, um dem Ganzen eine Scheinlegalität zu verleihen und so weiter und so weiter. Der Sklavenmarkt in Europa blüht leider immer weiter. Thema Sintflut. Angesichts der sintflutartigen Regenfälle zu Beginn vergangener Woche plant die Stadtverwaltung von Barcelona, die Regenwasserauffangbecken zu erweitern, nämlich zu verdoppeln. Sobald es nämlich zu starken Niederschlägen kommt, werden in der Stadt regelmäßig schon seit Jahren in den gleichen Straßen und Bezirken die Straßen überflutet. Die Kaskaden zum Beispiel am Nationalpalast am Montjuïc setzen den Parallel unter Wasser. Der Poble Sec verwandelt sich regelmäßig in Sturzbäche. An der Travessera de les Corts fliegen bei Sturzregen immer wieder die Kanaldeckel hoch. Auch die Metrostation Ronda Litoral wird ständig überflutet. 80 Liter pro Quadratmeter fielen am Dienstag letzter Woche. Müllcontainer und Fahrräder trieben wie Boote über den Parallel oder wurden von Sturzfluten mitgerissen. Cristina Vila, die ist Generaldirektorin von Barcelona Cicle de l'Aigua. Das ist die Firma, die seit 2014 für Brunnen, Abwässerkanäle, Strände, Teiche und Seen, also alles, was mit Wasser zu tun hat, zuständig ist, erklärte, dass das Stadtkonsistorium soeben ein neues Auffangbecken für Poblesec und Ciudad Vella genehmigt hat, das 21 Millionen Euro kosten soll. Es handelt sich um riesige Speicherbecken unterirdisch von bis zu 100.000 Kubikmeter Wasserkapazität. Gut, das wird dann so sein, dass bei starken Regenfällen das Wasser nicht mehr durch die Straßen fließt, sondern direkt in die Auffangbecken bzw. die Kanalsysteme nicht überlastet. Thema Wohnraumnotstand in Barcelona. Die vom Rathaus Barcelona erfundene Formel zum Wohnraumschutz macht Schule. Das Problem fehlender öffentlich finanzierter Sozialwohnungen soll unter anderem dadurch ausgeglichen werden, dass Wohnungsbaugesellschaften per Gesetz dazu verpflichtet werden, 30% des angebotenen Wohnraums als Sozialwohnungen anzubieten. In Barcelona haben die Organisationen FAVB, PAH, Observatorio DESC und das Mietersyndikat Síndic de Inquilinos diesen Prozess eingeleitet. Sie stützen sich auf das Gesetz zum Recht auf Wohnraum von 2007. Nun haben weitere Gemeinden sich der Initiative angeschlossen. Das ist eine positive Meldung. Zum Beispiel Terrassa, Badalona, Mataró, Santa Coloma, Sabadell und viele, viele andere. Thema: die Menschen zum Denken anregen. Eine tolle Initiative, auch wieder vom Rathaus Barcelonas. Ja, Barcelona ist ab heute nämlich bis zum kommenden Sonntag Sitz der Bienal del Pensamiento, der Biennale des Denkens. Ciudad Abierta, offene Stadt, hält 68 Veranstaltungen und Initiativen ab. Die Stadtbewohner Barcelonas sollen debattieren über Fragen wie technologische Erneuerungen in der Stadt, Kunst, Politik, Soziales. Bienal will die Einwohner zum Mitgestalten der Stadt einladen. Alle Aktivitäten sind gratis und für jedermann, jeder Frau zugänglich. 167 Spezialisten stehen dem Publikum als Berater zur Seite. 4 Stadtrundgänge werden angeboten. Der erste heißt La Ciudad Democrática, die demokratische Stadt. Hier soll gezeigt werden, wie man die Stadt weiter demokratisieren kann und die Bürger zum Mitbestimmen über ihren Lebensraum anregen kann. La Ciudad Digital, hier soll gezeigt werden, die digitale Stadt, wie man die Stadt weiter gut vernetzen und einen digitalen Service den Bürgern zur Verfügung stellen kann. Ciudad Diversa soll die verschiedenen Ethnien, die hier in der Stadt leben, zusammenbringen. Und Ciudad Habitable redet natürlich von einer bewohnbaren Stadt. Klare Bereiche zu den Themen, wie wird die demokratische Entwicklung also verlaufen und was lässt sich gegen die Gentrifizierung und so weiter tun. Nächste Meldung. Es gab eine Pro-Spanien-Demo. Am spanischen Nationalfeiertag, während in Madrid die Militärparade unter der Anwesenheit von König, Regierung und hohen Staatsrepräsentanten abgehalten wurde, wobei der sozialistische Präsident Sánchez von Rechten ausgepfiffen wurde, fanden in Barcelona am vergangenen Freitag, dem 12. Oktober, gleich 3 Demonstrationen statt. Eine der Konstitutionalisten mit vielen 10.000 Teilnehmern, sie sprachen selber von 280.000 Teilnehmern, manche sprechen von 300.000. Hier ging es um die üblichen Nationalstolzgeschichten mit Fahnen, Teré, Stolz auf Spanien und so weiter und so weiter. Mit Ciudadanos, PP und der Organisation España y Catalans. Später zogen ca. 200 Ultrarechte und Faschisten wie die Falange und eine Organisation, die heißt Democracia Nacional, zu Montjuic. Sie riefen, vereintes Spanien, Puigdemont in den Knast und so weiter und so weiter. Auf der Plaza San Jordi wurden ein paar Estelada-Fahnen verbrannt. Sie haben auch ein neues Bündnis gegründet, das heißt ADN. Da sind die Jons, die Jons und irgendwelche Neofaschisten und Altfaschisten versammelt. Dann gibt es Neues aus Tabarnia. Auf der großen Konstitutionalisten-Demo trat Albert Boadella. Das ist der Präsident von Tabarnia. Tabarnia ist eine Parodie der katalanischen Republik, aber umgekehrt. Der trat da auf und parodierte unter dem Gejohle der Menge Puigdemont. Der trat aber nur per Videokonferenz auf, von Madrid aus. Und die letzte Meldung zum Thema Pressefreiheit hier in Katalonien und in Spanien. Ähnlich wie am 1. Oktober, als separatistische Demonstranten spanische Presseleute auf der Plaza Catalunya beschimpft und mit Farbbeuteln beschmissen hatten, kam es auch am vergangenen 12. Oktober während der Demo zu Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Journalisten der katalanistischen Sender TV3 und von Catalunya Radio. Die Mossos d'Esquadra, die katalanische autonome Polizei, mussten einem Kamerateam von TV3 Geleitschutz geben, als es sich unter Drohungen vom Platz zurückziehen musste. Auch Journalisten von BTV, das ist hier der lokale Fernsehsender, die machen ein tolles Programm, wurden bedroht und an ihrer Arbeit, das heißt der freien Berichterstattung, gehindert. Die Journalistin Laura Arias von BTV twitterte: "Wir wurden von einigen Demonstranten behindert und konnten unsere Arbeit nicht frei ausüben." Ja, warst du demonstrieren, Werner? Nee, schon lange nicht mehr, aber ich sollte es mal wieder tun. Da war doch eine Antifa-Demo auch am Freitag. Ja, ja. Ich dachte, dich da getroffen zu haben, aber nee. Nee, aber es würde mir gut tun, weil einfach wegen mehr Bewegung, mehr Laufen und so schon deshalb. Aber gut, bei dieser einen Demonstration der sogenannten Unionisten hier zum 12. Oktober, die, also wie du gesagt hast, von PP und Ciudadanos unterstützt wurde. Wer da auch noch dabei war, war diese neue rechtsradikale Partei Vox, ja. Und da wird jetzt bekannt, der Vorsitzende von denen, das ist so, von dem ist eigentlich kein richtiger Beruf bekannt, dem er nachgegangen wäre in den letzten Jahren, der so Anfang 40 und war irgendwann im Baskenland mal wohl Gemeinderat, aber bei der PP noch, ja. Und von dem ist bekannt, dass der damals einen Waffenschein beantragt hat, eine Pistole, weil er natürlich von durch ETA gefährdet war. Ja. Aber diese Pistole, die hat er bis heute noch und trägt sie immer von morgens bis abends mit sich. Also, wer war das? Der Vorsitzende von dieser Vox-Partei. Ja. Also die haben zusammen mit der PP und Ciudadanos demonstriert, ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist grün, ist die Hoffnung, die ich sehe, und die Hoffnung, die wird dünn. Und ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau, ist ein Himmel voller Geigen, und den sehe ich genau. Du siehst mich an und sagst, aus dem Alter bist du raus. Und jetzt stehst du da und meinst, dass du mein Spiel durchschaust. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist wahr. Alle Farben dieser Welt sind mit dir zum Greifen nah. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist schön. Und was ich sehe, werde ich gern für immer sehen. Du siehst mich an und sagst, aus dem Alter bist du raus. Und jetzt stehst du da und meinst, dass du mein Spiel durchschaust. Aus dem Alter bist du raus. Und jetzt stehst du da und meinst, dass du mein Spiel durchschaust. Dass du mein Spiel durchschaust und alles andere siehst du auch. Dass du mein Spiel durchschaust und alles andere siehst du auch. Dass du mein Spiel durchschaust und alles andere auch. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM. It's celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Letzte Viertelstunde im Niemandsland am heutigen Montag, einem immer noch sehr warmen und mittlerweile auch sonnigen Montagnachmittag hier in der großen Stadt Barcelona. Was gibt's da zu vermelden? Kultur, Werner. Ja, wie immer nächste Woche Mittwoch, wieder Mittwochskino, nicht mehr Dienstagskino im Goethe-Institut und jetzt auch um 7:30 und nicht mehr um 8. Die geliebten Schwestern, Film von Dominik Graf, 4 Jahre alt, im Original mit spanischen Untertiteln. Hier heißt es Charlotte von Lengefeld, Tochter einer mittellosen Adelsfamilie in Thüringen, also Ende vom 18. Jahrhundert das alles, ist aus Weimar in ihre Heimatstadt Rudolstadt zurückgekehrt, zur Freude ihrer unglücklich verheirateten Schwester Caroline von Beulitz. Einst hatten sich die beiden Mädchen geschworen, alles in ihrem Leben miteinander zu teilen. Liebste, sehnlich vermisste Caroline, du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Herr Schilo. Oui, on est fait, mais bien sympathique. Et apparemment, pas le moindre sous-nom. C'est un grand poète. Als der aus Württemberg verbannte Friedrich Schiller in Rudolstadt auftaucht, nehmen sie diesen Eid ernst. Sie beginnen eine Ménage à trois, die sogar von Charlottes Heirat mit dem Dichter profitiert. Also da ein Lebensprojekt heißt es hier, das sich als sehr fragil erweist. Vielleicht gehe ich dahin. Ich habe schon länger Lust, den Friedrich Schiller mal wieder zu sehen. Mhm. Naja, klingt gut. Und dann auch beginnt nächste, also diese Woche jetzt schon die deutschen Filmwochen in Barcelona, aber nicht im Goethe, sondern in der Filmoteca de Catalunya, am Plaza Salvador Seguí. Und am Donnerstag, diesen Donnerstag um 8 Uhr, gibt es dort Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film von Joachim Lang. Ist von diesem Jahr ganz neu. Nicht gratis, aber doch sehr soziale Preise. 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Deutschland Ende der 20er Jahre, also der Erfolg von der Dreigroschenoper war ein Riesenerfolg von Bertolt Brecht, und jetzt gibt es Kinoproduzenten, die ihn überzeugen wollen, da eine Leinwandversion zu drehen. Brecht will aber die Spielregeln der Filmindustrie nicht akzeptieren. Er will eine kritische, eine politisch engagierte Version, und es geht um dieses Tauziehen da hin und her zwischen Brecht eben und den kapitalistischen Verwertungsinteressen. Heißt das hier noch, der Film erzählt von dem Tanz auf dem Vulkan, eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlerinnen in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen. Irgendwie Parallelen auch Ende der 20er Jahre zu Babylon Berlin. Ne? Wir hatten den Film ja auch schon, beide hatten wir schon hier vorgestellt, ausführlich im Niemandsland, oder besprochen und Kritiken verlesen. Der Film von heute, aber der Inhalt nach wie vor aktuell. Und dann geht's weiter in diesem deutschen Filmwochen hier am Freitag, unterschiedliche Anfangszeiten um 17 Uhr, Tim Thaler oder das ausverkaufte Lachen. Auch sehr schönes von Andreas Dresden, von 2016 ist der. Und schönes Argument hier auch. Tim Thaler ist ein Junge, der eigentlich nichts zu lachen hat. Seine Mutter ist tot, sein Vater stirbt auch. Dennoch lacht er gern und oft und steckt damit seine Umwelt an. Jetzt taucht ein dämonischer Baron Le Fouet auf und schlägt ihm vor, er soll ihm sein Lachen verkaufen. Als Gegenleistung würde er dann in seinem Leben nie mehr eine Wette verlieren. Ja, der Junge wird eben dann unermesslich reich durch seine Wetten und verarmt aber trotzdem, weil er jetzt eben nicht mehr lachen kann. Ja. Und die einzige Rettung ist jetzt, er müsste jetzt eine Wette verlieren, dann müsste nämlich dieser Le Fouet ihm das Lachen zurückgeben. Also irgendwie Mephisto, ich hör dir trapsen. Ne? So. Gut, also das um 17 Uhr, und dann auch am Freitag um 19.30 Uhr geht es dann weiter, Sommerhäuser, und am Samstag um 20 Uhr, dann auch 19.30 Uhr, Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Also am besten einfach mal reingucken auf die Website von der Filmoteca, die Deutschen Filmwochen Barcelona. Und dann gibt's noch nicht mehr Filmwochen, sondern Filmtage in der Cineteca, in der Rambla Fabra i Puig. Das ist so ein Stadtteilzentrum, früheres Kino, Eintritt frei. Und da gibt es die kurdischen Filmtage. Und am Freitag beginnt das von 18 Uhr. Ab 18.30 Uhr, Veranstalter, Plattform für die Solidarität mit Kurdistan, zuerst Vorstellung eines Buches, Begründerin der PKK, Toda mi vida fue una lucha, nacida en invierno, die wurde dann später in Madrid, in Paris, Entschuldigung, umgebracht, wahrscheinlich von türkischen Agenten, das weiß man nicht so genau. Dann gibt es um 19 Uhr einen Dokumentarfilm La Soledad de los Árboles, die Einsamkeit der Bäume. Um 20 Uhr noch ein Film Stories of Destroyed Cities. Und auch am Samstag und am Sonntag geht es noch weiter in dieser Cineteca. Am besten auch reingucken auf die Website von denen. Das heißt, die Adresse ist Mostra Cinema Kurd Barcelona. Alles zusammen. WordPress.com. Großen Anklang, auch international, hat die Serie Babylon Berlin gefunden. Da kann man sich ja nur freuen. Die Fernsehserie Babylon Berlin läuft ein Jahr nach ihrer Premiere auf dem Privatsender Sky nun in Deutschland im ersten deutschen Fernsehen, und zwar vom 30. September bis zum 8. November. Freunde haben mir erzählt, die wäre großartig, die die bisher noch nicht gesehen haben, die gucken die offiziell im ersten deutschen Fernsehen. Das 16 Folgen umfassende Sittengemälde über das Berlin der späten 20er Jahre ist ein Welterfolg und verkaufte sich in mehr als 100 Länder. Interessant. Im Ausland werde die Serie, die auf den Romanen von Volker Kutscher basiert, oft politischer wahrgenommen als in Deutschland. Das sagt Henk Handlögen neben Tom Tykwer und Achim von Borries, einer der drei Regisseure von Babylon Berlin. Vor allem dort, wo der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist, in den USA oder in Holland etwa, stellen die Kritiker und Zuschauer Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und der Situation in ihrem eigenen Land an. Rezensenten in den USA sehen Babylon Berlin als Parabel zur Wahl eines hochstaplerischen Präsidenten. Dem britischen Spectator gilt er als Lehrstück zum Brexit. Möglicherweise funktioniere die Serie auch deshalb weltweit so überraschend gut als Parabel, weil die Stadt Berlin für alle großen politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts stehe, sagt Borries. Im November also beginnen die Regisseure mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel, auf die wir uns schon freuen. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres beber? Bebe. Pero después irán a por ti. Berlín años 20. Lujo, diversión y nacionalsocialismo. Babylon Berlín. En Movistar Series Extra. Ja, das war der Trailer aus dem spanischen Fernsehen über Babylon Berlin. Und das klang natürlich sehr aufsehenserregend. Es besteht ein Interesse an diesem historischen Stoff, das stelle ich immer wieder fest. Sobald man über die Geschichte spricht, und zwar fundiert spricht, nicht mit irgendwelchen blöden Phrasen daherkommt, sondern den Leuten wirklich ein Angebot macht an wissender Information und an vielleicht auch kritischer und kritisch aufbereiteter Geschichtsbetrachtung, dann stößt man sofort immer auf ein unglaubliches Interesse bei den Leuten. Die wollen auch selber weiterforschen und sind weiter neugierig und wollen auch wissen, wie kommt das alles, dass wir heute so und so und so sind, wo sind da die Wurzeln in der Geschichte. Deshalb versuchen wir hier auch im Niemandsland, geschichtlichen Stoff immer und in vielen, vielen Formen zu zeigen, aufzubereiten und den Hörern und Hörerinnen nahezubringen. Jo, wir haben nur noch ein paar Minuten. Letzte Schlussbetrachtung, Werner? Meine Schlussbetrachtung ist die, dass jetzt Schluss ist, ne? Und dann gehen wir halt, weil einfach die Zeit drängt, gehen wir raus. Und sowohl ich wie auch wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer wünschen dir, dass deine Stimme, so angenehm sie ist, nächste Woche dann wieder so ist, wie sie früher mal war. Dankeschön, das wünsche ich mir auch und ich hoffe, das wird auch so sein. Ich habe das Gefühl, die Erkältung geht jetzt schon zurück. Ihr hört ja selber und Sie hören selber, was da so kratzt und krächzt im Hals. Ich schätze mal so 76,8% hast du inzwischen wieder. Danke, das ist wissenschaftliches Denken. Gut, Werner, alles Gute, eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder hier im Studio von Niemandsland, Kontrabanda FM. Genau. Ciao. Agur. Tschüss. Nicht vergessen, die heutige Sendung wird am kommenden Samstag wiederholt zwischen 10 und 12 Uhr. Und wir sind auch im Podcast zu hören und runterzuladen ab etwa morgen Abend beziehungsweise übermorgen Vormittag unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, agur, adeo. Machen Sie es gut. Thank you. Liebe, wenn du müde bist, schließt du das eine Auge und siehst ruhig zu, wie wir uns treiben lassen können. Den Fluss hinunter und hinaus aufs offene Meer. Ich rudere, bis ich müde bin, dann halte ich ein und sehe dich von weitem wach sein. Von nahem sehe ich, wie wir uns treiben lassen. Den Hang hinab und hinein. In eine Schneewehe. Japanisches Papier für die Notizen. Sehe Bilder in schmalen Streifen, ganz zerrissene Kunst, die wir am Fenster so zusammenfügen, dass ein Licht durchfluten mag, wie durch Permut, wie durch einen Traum, den man sich erinnert, mal geträumt zu haben, weil ein anderer ihn erzählt. Und ich fühle, wenn du da liegst, vielleicht dort, weil du hier bist, treibt meine Seele ruhig den Fluss hinunter und hinaus aufs offene Meer. Und ich fühle, wenn du da liegst, vielleicht dort und weil du hier bist, treibt meine Seele ruhig den Fluss hinunter und hinaus aufs offene Meer. Queridas oyentes, Niemandsland tiene un nuevo horario de emisión. A partir del 24 de septiembre del 2018, se emite todos los lunes de 13 a 15 horas en directo. La repetición del programa del lunes se emitirá los sábados de 10 a 12. Niemandsland es una voz libre en un mundo no tan libre, todavía, desde 1998 en las ondas. Demokratie.